Einheit 2. Im Sprachkurs. 1.1 und 1.3. Das verstehe ich nicht. Können Sie das bitte wiederholen? Können Sie das bitte anschreiben? Wie heißt das auf Deutsch? Keine Ahnung. RADIERGUMMI. Was ist das?